Hallo, willkommen bei meinen Gedanken zum Advent. Mein Name ist Katrin und du kennst meine Stimme vielleicht vom Wollgespräche-Podcast, den ich zusammen mit Julia mache. Wir schreiben das Jahr 2020 und in diesem Jahr ist mehr oder weniger alles anders als sonst. Und so haben wir in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe von Ravelry auch mal was anderes ausprobiert. Wir haben keine Wichtelpakete verschickt, weil wir alle keine neuen Dinge anhäufen wollten und doch wollten wir uns gegenseitig eine Freude machen zur Adventszeit. Und so haben wir die Idee für einen virtuellen Kalender entwickelt. Und ganz ehrlich, wie toll ist dieser Kalender geworden? Ich bin total begeistert. Gedichte, Geschichten, Aufgaben, Rezepte, Anleitungen für Handarbeit und Basteleien. Was sind wir doch für eine kreative Gruppe. Jeden Tag im Dezember hat mich die Aussicht auf die Überraschung, die bevorsteht, wieder zum Kind werden lassen. Und ich war ganz gespannt, was es Tolles Neues zu entdecken geben würde. Du glaubst nicht, wie viel Spaß ich dabei hatte. Oder vielleicht doch, wenn es dir nämlich ganz genauso geht bzw. ergangen ist. Und so möchte ich, kurz vor Schluss unseres Kalenders, ein paar Gedanken festhalten und dir mitgeben für die nächsten Tage, Wochen und Monate. Ich hoffe, dass sie dich begleiten und dir Freude und Energie schenken, wann immer du an unsere Kalenderaktion zurückdenkst. Ich habe es ja schon gesagt, dieses Jahr ist in fast jeder Hinsicht kein gewöhnliches Jahr. Und die Lage stellt uns alle immer wieder vor neue Herausforderungen und Einschränkungen, die uns je nach Beruf, Lebenssituation oder auch Veranlagung mehr oder weniger hart treffen. Als sehr optimistischer Mensch bin ich so veranlagt, negative Dinge nicht so schwer zu nehmen und oft auch in schwierigen Situationen noch ein positives Element zu finden. Diese Veranlagung habe ich in diesem Jahr als ein großartiges Geschenk erlebt, für das ich sehr, sehr dankbar bin, weil es mein Leben eine Spur einfacher macht. Mein, sagen wir, fast unerschütterlicher Optimismus hat mir viel Energie und Kraft gegeben, die ich versucht habe, auf verschiedene Weise auch an mein Umfeld weiterzugeben, um Freunden und Verwandten trotz Entfernung und Social Distancing das Gefühl zu geben, dass jemand an sie denkt. Und so haben wir zum Beispiel mit Freunden sehr regelmäßig Spielenachmittage per Videocall gemacht oder eine Osterrätselgeschichte geschrieben für die Kinder im Freundes- und Verwandtenkreis. Und dieses Weitergeben von positiver Energie hat mich an etwas erinnert, das die zentrale Erkenntnis in einem meiner Lieblingsfilme ist. Ich gebe zu, über Geschmack kann man streiten. Aber ich mag liebevoll animierte Filme mit witzigen Details. Der Film, um den es hier geht, ist Monster AG von Pixar. Zu Beginn des Films ist es die Hauptaufgabe der Angestellten der Monster AG, Kinder zu erschrecken, um Energie aus deren Angst zu generieren, während die Monster selber große Angst vor den Kindern haben. Im Verlauf des Films jedoch stellen die Protagonisten fest, dass sie deutlich einfacher viel mehr Energie generieren können, wenn sie die Kinder zum Lachen bringen und dass die Kinder auch gar nicht so gefährlich sind, wie sie gedacht haben. Diese Botschaft finde ich total aufmunternd und gerade in der aktuellen Situation auch sehr passend. Versucht gemeinsam zu lachen, damit bekommt ihr mehr Energie als über Angst. Vielleicht schaust du dir den Film mal an in der nächsten Zeit. Der gibt dir vermutlich eine gute Portion Lachenergie. Falls du den Film noch nicht kennst, dann tut es mir leid, dass ich dir jetzt schon die wesentliche Erkenntnis der Handlung vorweggenommen habe. Aber du wirst trotzdem Spaß haben, wenn du ihn anschaust. Und wenn ich dir mit diesen Gedanken jetzt ein, und sei es auch noch so winziges, Lächeln ins Gesicht gezaubert habe, dann ist mein Plan für heute aufgegangen. Genieß den Tag und pass gut auf dich auf. Ich wünsche dir noch eine schöne Weihnachtszeit.